1. Ersoltelga boat, die ichu cute jeep, sorgfaltig befolgen, damit leben blate, uke vermerten das land in besitz nemen kont, das der herr uren vatten versprochen hat. 2. Erinnery ditch darren, why der herr, dane got, ditch wirzig jar lang dirch die woost gefert hat, ditch zu demutigen und zu prüfen, damit erkennen konnte, ob du sein gebot befolgen wordest oder nicht. 3. A demutig ditch, least ditch hungen und an art ditch dan mit manner, das weder du noch dein vorfahren kan ten, dir zu sagen, das der mensch nicht ne von brot lebt, sondern von jedem wort, das ausdem mundes hern kommt. 4. Wirzig jar lang sind dein kleider nicht verschlissen und dein fass nicht angeschwollen. 5. Erken also, das der herr, dein gott, ditch erziet, so why ein vater sein und sohn erziet. 6. Die schall befolge die gebot des Herrn, deines Gottes, in dem du seinen wegen folgst und in ehrfurchtig respektierst. 7. Den der Herr, dein Gott, fert dich in ein fruchtbares Land, ein Land mit Wasserlaufen, Quellen und Seen, die in Talen und auf Bergen entspringen. 8. Es ist ein Land mit Weisen und Gerst, mit Weinstocken, Fagen und Granatapfel Bormen, sowie mit Olivenbormen und Honig. 9. In diesem Land wirst du nicht armselig leben, sondern überflussen allem haben, des ist ein Land, dessen Stein Eisen in Thalten und aus dessen Bergen du Kupferers gewinnen kannst. 10. Wenn du gegessen und dich gesättigtest, sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gut Land preisen, das dir gegeben hat. 11. Hüt dich darver, den Herrn, deinen Gott, zu verges sen und sein gebot. Vorschriften und Anordnungen, die ichdir hüt jeep, nicht mehr zu befolgen. 12. Wenn du satt bist und dir skone hauser gebortest. 13. Wenn dein Rinder und Schaf sich vermehren, du viel Silber und Gold besitzt und dein gesamte Reichtum zunimmt. 14. Lass dein Haus nicht hochmütig werden und verges nicht den Herrn, deinen Gott, der dich aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, herausgeführt hat. 15. Ferti dich dirch die gross und schrecklich wust, wo es giftschlangen, scorpion und wasserlos, trocking gebiet gab, und least dir wasser aus hartem felsen ins bringen. 16. Anart dich in der wust mit manner, das dein vorfahren nicht kan ten, dich zu demutigen und zu prüfen, damit dir später guts erweisen konnte. 17. Denk nicht, mein Igen Kraft und die stork meiner hand haben mir dyson reichtum verschafft. 18. Erinnery ditch vielmehren den Herrn, deinen Gott, den ist es, der dir die Verhigkeit gibt, reichtum zu erwerben, sein versprechen zu erfüllen, das deinen Vatten mit einem Eid bestätigt hat, so why es hüt geschieht. 19. Soltest du jedoch den Herrn, deinen Gott, verges sen und anderen Gotten folgen, ihnen deinen und ditch für ihnen niederwerfen, so erklär ichu hüt or strucklich, das zu grund gehen wordet. 20. Erwerdet genozo zu grund gehen y die Volker, die der Herr vor uke vernichtet, ulstraf darfer, das der Stimme des Herrn, yours Gottes, nicht gehorcht hat.